Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot der goldene Handschuh von Fatih Akin. Eine Frau und ein Mann, irgendwo, irgendwann. Eine Liebe beginnt, ja, so fängt es immer an. So zynisch beginnt der Song am Ende dieses Films im Abspann. Ja, eher so ein Schlager, würde ich sagen, der aber doch ins Ohr geht, muss ich sagen, nachdem ich ihn jetzt wieder gehört habe. Jedenfalls ist dieser Abspannsong sehr zynisch und beschreibt ein bisschen, was dieser Film eigentlich ist. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt einen Podcast zu Der goldene Handschuh mache. Genauer gesagt, eine Woche. Ich habe ihn vor einer Woche gesehen und war mir erstmal gar nicht sicher, ob man darüber reden kann. Also gibt es überhaupt was zu bereden? Und dann habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich jetzt eben tagelang noch beschäftigt war und an diesen Film gedacht habe und daraus schließend mir dachte, okay, dann gibt es wohl doch was mitzuteilen, wenn mich dieser Film nicht so ganz loslässt. Zuallererst, worum geht es überhaupt? Der goldene Handschuh erzählt eine wahre Geschichte über den Serienfrauenmörder Fritz Honka. Der hat in Hamburg in den 70ern mehrere Frauen brutal ermordet. Und dieser Film basiert eben auf diesen tatsächlichen Ereignissen und nimmt als Vorlage ein Buch, und zwar eben mit dem gleichen Titel, Der goldene Handschuh von Heinz Strunk. Der hat das geschrieben vor 3 Jahren, glaube ich. Und hier ist der seltene Fall auch mal, dass ich das Buch gelesen habe, vorher schon, also eben vor ein paar Jahren. Und hier an der Stelle doch gestehen muss, ich habe eine morbide Faszination manchmal mit Serienkillern. Ich finde tatsächlich diese Thematik doch schon sehr interessant manchmal, so, also was für Werdegänge haben die, wie kommt es dazu und warum, also vor allem auch, was ich immer interessant finde, warum werden die nicht gefasst, also gerade wenn es Leute sind, die wirklich gar nicht so, so subtil vorgehen, sondern sehr offensiv und nicht so methodisch, wie wir das oft in unseren Serien und Filmen haben, wo jemand alles mit Plastik auskleidet und keine Spuren hinterlässt und nichts und sich seine Opfer ganz schlau aussucht und so. Nee, oft ist es ja im echten Leben völlig dilettantisch auch. Und das hat mich schon immer fasziniert und auch bei anderen solchen Persönlichkeiten schon, wieso das so lange gut geht, in Anführungsstrichen jetzt, für diese Täter. Und gerade der goldene Handschuh, also eben in dem Fall Fritz Honka, ist genau das gleiche, der gleiche Fall, denn Fritz Honka hat eben in den 70ern mehrere Frauen umgebracht. Er ist dabei nicht sehr heimlich vorgegangen, also nicht so, dass man sagt, es wäre nichts aufgefallen. Er hat sich nicht wirklich darum, glaube ich, gekümmert, wen er umbringt. Er hat nur instinktiv scheinbar, dadurch, dass er selber eher am Rande der Gesellschaft lebte und eben in so Bars und Kneipen wie der goldene Handschuh oder den Elbschlosskeller in diesen Lokalitäten hing er rum und dort hat er seine Opfer aufgesucht und sie mit nach Hause genommen und sie dann getötet auf sehr qualvolle und extrem brutale Weise und hat sie teilweise eben einfach in der Nachbarschaft irgendwo die Leichenteile dann verscharrt irgendwo, die auch gefunden wurden. Und man hat auch diese Frauen, also auch wenn man die Leichen nicht gefunden hat, denn er hat sie auch in seiner Wohnung verstaut, wurden diese Leute halt nie als vermisst gemeldet oder nach denen gesucht, weil es eben ebenfalls Leute am Rande der Gesellschaft waren, die großteils obdachlos waren, sich prostituiert haben für ein bisschen Alkohol. Und deswegen, ja, ist es so viele Jahre nicht aufgefallen. Selbst als es Beschwerden von den Nachbarn gab über den Leichengeruch in seiner Wohnung, hat das niemand weiter verfolgt. Fritz Honka an sich ist aktenkundig gewesen bei der Polizei aus früherer Zeit. Er hat eine Ehe geführt und hat dort schon grenzwertige Dinge gemacht. Seine Frau hat andere Frauen zu sich eingeladen. Dann wollte er Sex zu dritt erzwingen und es kam fast zur Vergewaltigung. Das kam zur Anzeige. Und all das wurde immer nicht verfolgt damals. Aber all das ist nicht in diesem Film drin tatsächlich, muss man sagen. Der goldene Handschuh, der Film und auch das Buch beschränken sich auf einen sehr klaren, kleinen Zeitabschnitt in Fritz Honkas Leben und zwar genau in dem Zeitabschnitt, in dem er diese bewiesenen Morde begeht. Und nur so vorab jetzt, ich werde jetzt da nicht irgendwie eine Spoilerwarnung machen, ich werde schon auch über das Ende des Films reden. Es ist eine historische Geschichte, also es ist jetzt auch nicht sowas super Geheimes, wie diese Geschichte ausgeht. Also falls das für jemanden doch spannender ist, nicht zu wissen, wie dieser Film ausgeht, muss dann doch ausschalten. Aber der Film macht daraus auch keine dramaturgische Kurve oder so. Es ist nicht spannend inszeniert, wie dieser Film ausgeht oder so. Es fügt sich alles so, wie man sich das denkt. Und genau, deswegen nehme ich jetzt hier auch keine große Spoilerwarnung mit rein. Ja, genau, wie gesagt, das ist so die Grundgeschichte. Es geht um diesen Serienmörder Fritz Honka. Wir sehen diesen ganzen Film, diese Erlebnisse aus seiner Perspektive zum großen Teil. Und ja, wie so ein paar kleine Stationen in seinem Leben. Also er ist eigentlich, arbeitet er bei der Werft am Hafen und ja, verdient da so sein Geld und hat eine sehr kleine, wirklich unfassbar schaurige Wohnung. Also dazu komme ich auch gleich zu den Vor- und Nachteilen dieses Films. Und letztlich dann nach einem Unfall, den er hat, wird er dann Wachmann, Sicherheitsbeamter, so in Nachtschichten. Und ja, genau, das ist so sein privater Werdegang während dieser Zeit. Und ja, während dieser Zeit bringt er eben mehrere Frauen um. Und der Film legt darauf den Fokus, darauf, wie er diese Morde begeht und ja, und auf so diese, sagen wir mal, Details, ja, wie die abgelaufen sind, wie er da sich eventuell verhalten hat. Das ist ja alles nur Rekonstruktion. Man hat ihn ja schon befragt hinterher und gefragt, wie und warum er was getan hat. Fritz Honka selber hat durch seine langjährige Alkoholsucht ja große Schäden, glaube ich, was seine Gehirnkapazität angeht, erlitten und ist vielleicht auch an sich vielleicht ein eher beschränkter Mensch gewesen und dementsprechend ist da nicht so viel rauszuholen und das Buch hat sich damals auch schon gedacht, dass es genau das versucht rüberzubringen. Also Heinz Strunk hat dieses Buch auch so geschrieben. Das ist zuweilen anstrengend gewesen, aber war genau deswegen so genial, meiner Meinung nach, und auch wirklich gut geschrieben, weil es dieses Mindset unglaublich rübergebracht hat. Es hat wirklich rübergebracht, wie dieser Mensch die Welt wahrnimmt. Eventuell, es ist natürlich künstlerische Freiheit. Und eben, wie beschränkt dieser Horizont tatsächlich ist. Und dass er nicht irgendwie, eben, dass man vielleicht nicht mal unterstellen kann, dass er aus Sadismus an manchen Stellen gehandelt hat. Das, was er teilweise mit den Leichen angestellt hat, ist zwar höchst verstörend, aber dass er dann, wenn er wirklich gemordet hat, oft aus einem Affekt heraus und aus ja, purem Jähzorn und ja, und sich betrogen fühlen von der Gesellschaft oder von Frauen explizit und daher heraus gehandelt hat, eben, also nicht, gar nicht so dieses sehr Diabolische, also was Diabolisches wird Fritz Honka nicht angedichtet im Buch und auch im Film nicht, würde ich sagen. Also der Film macht sogar ein bisschen, an manchen Stellen würde manche sagen, vielleicht ein bisschen arg, eine weiche Kurve und versucht fast schon Erklärungen zu finden. Ich finde das eigentlich nicht so. Ich finde, der Film traut sich eben, er schafft diese schmale Gratwanderung, was oft bei Filmen, die so ein Thema haben, schwierig wird. Es verglorifiziert seinen Täter nicht. Und das ist oft das Problem bei Filmen über Killer, über Serienmörder, ob das jetzt reale Geschichten sind oder nicht, ist eigentlich egal. Oft werden die ja so ein bisschen verklärt und so ein bisschen stilisiert und ja, kriegen fast schon sowas interessant, sympathisch, Eigenbrötlerisches angedichtet. Das manchmal auch vielleicht passt oder funktioniert. Bekanntestes Beispiel ist sicher Patrick Bateman aus American Psycho, sowohl Buch als auch Film, aber Film noch viel mehr durch den charismatischen Schauspieler Christian Bale. Hat das Ganze auch wirklich einen noch deutlicheren Humor auch gehabt. Und in der Goldene Handschuh gibt es schon Stellen, wo ich glaube, dass man lachen darf. Ich muss echt sagen, dass es mir nicht so ging. Vielleicht, weil ich durch das Buch vorbelastet war, waren für mich eigentlich alle Szenen nur ernst und oder grausam oder was auch immer. Und ich glaube, für manche Leute, oder es soll vielleicht auch so sein, dass gerade die Szenen, die im Goldenen Handschuh spielen, also in dieser Kneipe, in der Fritz Honka oft rumhing, dass gerade diese Stellen auch ja, zum Lachen anregen dürfen oder können. Für mich ist es halt an der Stelle, dadurch, dass das Buch viel ausführlicher ist, was diese Milieustudie angeht, ist es für mich eher zum Weinen, eher traurig, was für Gestalten da sitzen und ja, was in deren Leben ja, vorzugehen scheint und was auch nicht, besser gesagt. Aber ja, mal so ganz grob umrissen, jetzt wissen wir, worum es geht. Was sind so die Vorteile, die dieser Film mitbringt? Oder warum habe ich mir gedacht, ich muss doch über diesen Film reden? Als allererstes sind es auf jeden Fall technische Dinge. Dieser Film, die Ausstattung dieses Films, also gerade das ist ja ein historischer Film, das ist dann mal wichtig, dass das auch alles authentisch aussieht. Gerade wenn man dann im Abspann auch die echten Fotos sieht und die zum Beispiel die Wohnung von Fritz Honka, das ist originalgetreu nachgebaut alles. Sie haben nicht in der echten Wohnung drehen können, die natürlich jetzt auch heute auch nicht mehr so aussieht. Und sie haben auch nicht im echten goldenen Handschuh gedreht, den es heute auch immer noch gibt übrigens, falls irgendwer mal eine morbide Tourismustour hinter sich bringen will, kann er gerne in den goldenen Handschuh gehen. Da durften sie auch nicht drehen, den haben sie auch nachgebaut. Und diese Wohnung von Fritz Honka allein ist schon wirklich sowas wie ein Charakter in diesem Film. Also das ist eine Rolle, die da mitspielt, auch wenn sie nichts sagt. Das ist unglaublich unangenehm, meiner Meinung nach. Also das gelingt nicht vielen Filmen, dass man wirklich das Gefühl hat, man fühlt und riecht diese Umgebung. Und das ist hier wirklich der Fall. Die Wohnung von Fritz Honka ist wirklich schrecklich. Also nicht nur, weil er dort die Leichenteile verstaut. Aber natürlich ist das ein primärer Faktor, dass er eben diese Leichenteile in solchen Dachluken oder in so Dachverschlägen da in Stücken ja, lagert. Also ich glaube, es wird auch jetzt mittlerweile bewusst, ne, der Film ist ab 18 und das ist ja völlig zu Recht. Er ist wirklich extrem grausam, extrem brutal an vielen Stellen. Und das war auch so ein bisschen das zweischneidige Schwert, warum ich nicht wusste, ob ich über diesen Film sprechen soll oder möchte. Denn ja, es ist immer so die Frage, wofür wird Gewalt in einem Film benutzt und wie ausführlich wird sie gezeigt und was für einen Sinn hat das, dass sie ausführlich gezeigt wird. Und so ist es ein bisschen mit der Wohnung auch. Also die Wohnung wird wirklich sehr explizit und gezeigt und ist wirklich zentraler Raum in diesem Film. Immer wieder alle Morde finden dort statt. Dementsprechend sehen wir diese Wohnung ja immer wieder, also vor allem das Wohnzimmer, wenn wir es mal so nennen wollen. Und ja, also diese kleinen Details, die bei der Ausstattung, worauf die da geachtet haben, das ist wirklich stark, weil es fühlt sich sehr lebendig an, obwohl es so völlig bizarr ist und wahrscheinlich kein, also was heißt kein Mensch, natürlich gibt es Menschen, die vielleicht schlimmer sogar wohnen, aber es ist jetzt, glaube ich, für den Durchschnittsmenschen kein sehr nahbarer Wohnraum, so wie Fritz Honka lebt. Und trotzdem fühlt es sich realistisch an und real und auch, es fühlt sich tatsächlich so an, als wenn da jemand drin leben würde seit vielen Jahren. Und das haben sie schon wirklich sehr gut gemacht. Also diese Wohnung ist wirklich ein Gruselkabinett. Und das meine ich abseits dessen, dass man Leichenteile irgendwie in einem Verschlag hat, sondern einfach die ganze Art, also die Wunderbäume, die von der Decke hängen, die vergilbten, dreckigen Laken auf seinem Bett. Also es ist wirklich schaurig, das anzusehen und man fühlt und riecht förmlich, wie es dort drin sein muss. Ja, das war aber deswegen umso großartiger von der Ausstattung gemacht, muss man einfach sagen. Das spielt auch mit der Kamerainszenierung mit rein. Also der Film ist auch wirklich toll gedreht, schön gedreht, soweit man das überhaupt sagen kann, da der Film sehr, sehr brutal ist. Aber die Art, wie das inszeniert ist, ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Es ist auch sehr stilvoll gemacht. Also die Kameraeinstellungen sind nicht willkürlich. Es ist nicht wie bei einem Film, es ist kein gewaltverherrlichender Film im Sinne von, ist auch egal, wie das jetzt ausgeleuchtet ist. Hauptsache, man sieht viel Blut und man merkt hier eben bei der Goldenen Handschuhe in jeder Szene, dass Fatih Akin sich Gedanken macht und dass das nicht willkürlich inszeniert ist, auch wenn diese Taten und ihr Hergang so willkürlich von Honka sind, ist es auf jeden Fall nicht die Inszenierung dieses Films. Auch da ist der Film sehr, sehr stark gemacht, vor allem was die Longtakes angeht. Also in diesem Film sind mehrere Szenen, die wirklich lang ohne Schnitt sind, also eben immer so teilweise wirklich 5 Minuten lang. Und das sind Szenen, in denen grausame Dinge passieren, wo ich mich erstens frage, wie belastet wurden diese Schauspieler während diesem Dreh? Denn das, selbst wenn man natürlich, keine Ahnung, also wenn er da eine Frau erwürgt, natürlich wirkt er die nicht wirklich, also er will sie ja nicht wirklich umbringen. Aber, ja, blöd gesagt, wenn er mit ihr durch diese Wohnung fliegt, weil sie sich wehrt und sie gegen irgendwelche Wände schlagen und auf dem Boden liegen und das alles ohne, ja, zu schneiden, muss erstens unglaublich anstrengend, glaube ich, gewesen sein, so ein Dreh, also auch wirklich das stelle ich mir als psychisch belastend vor, sowas immer wieder drehen zu müssen. Und ja, eben, auch technisch natürlich ein unglaublicher Aufwand, dass das so, ja, choreografiert ist auch und dass das so funktioniert. Also ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und auch ungewöhnlich für viele Filme, in diesem ähnliches Thema behandeln und auch für den deutschen Film sich dazu trauen, oder was heißt zu trauen, also eine solche Handwerkskunst an den Tag zu legen, das sieht man oft in deutschen Krimis oder Thrillern nicht so. Das ist dann immer alles ganz konventionell geschnitten und kurze Szenen, damit das halt auch technisch leichter umsetzbar ist. Das war es hier definitiv, glaube ich, nicht. Ein weiterer Vorteil eben ist auf jeden Fall auch der Mut dieser Schauspieler. Das sind allesamt gute Schauspieler, vor allem aber der Hauptdarsteller Jonas Dassler. Ich kannte den vorher auch gar nicht, ist schon relativ Newcomer, würde ich jetzt mal sagen. War jetzt auch in Werke ohne Autor in einer Nebenrolle scheinbar zu sehen. Ich habe den Film nicht gesehen, aber Werke ohne Autor war ja jetzt der deutsche Oscar-Beitrag 2019. Da ist er scheinbar auch mit drin. Aber ich kannte ihn eben vorher gar nicht. Und es ist verrückt, wenn ihr Fritz Honka in der Goldene Handschuhe, also im Film, googelt und ihr dann Jonas Dassler googeln wollt, könnt ihr gerne Feedback geben, ob ihr sagen würdet, man erkennt den Menschen. Also die Maske ist auch unglaublich in diesem Film. Vor allem, weil wir wirklich viele Nahaufnahmen von ihm haben, von Fritz Honka. Und es einem nicht auffällt, dass man denkt, ah ja gut, ja, die Nase wirkt aber angeklebt oder so. Also es ist auch wirklich toll, tolle Maske. Und eben vor allem die Schauspieler. Also auch das, dieser Mann, dieser Jonas Hassler, das ist schon eine harte Transformation, die der da durchmacht. Und vor allem ist es ein sehr schmaler Grat, denn Fritz Honka war ein kleiner Mann, 1,68 groß, eben ist bucklig gegangen, hatte ein sehr deformiertes Gesicht. Es ist da ein ganz schmaler Grat, dass man abdriftet, den so ein bisschen, ja, wie eine Parodie darzustellen, ja, fast schon lustig in seinem unbeholfenen Auftreten. Und diesen schmalen Grat, den wandert Jonas Hassler aber wirklich geschickt, dass er ihn nicht der lächerlich der Lächerlichkeit preisgibt, Entschuldigung, insofern, dass wir denken, ja gut, das ist ja ein lustiger Typ oder mein Gott, ah, wie das ist ja witzig, wie amateurhaft der sich anstellt beim Morden. Das ist alles Dinge, das klingt so absurd, wenn man das sagt, aber das alles habe ich schon in anderen Filmen gesehen und das wäre auch hier definitiv möglich gewesen, gerade weil Fritz Honka kein komplexer, intelligenter Serienkiller war, sondern eben sehr emotional, sehr grob vorgegangen ist. Und dementsprechend könnte das alles auch sehr morbide, witzig wirken. Und an manchen Stellen soll es das vielleicht auch. Also ich glaube nicht die Morde, den Eindruck hatte ich wirklich gar nicht, dass mir da ein Witz entgangen wäre. Aber gerade natürlich sein Verhalten in der goldenen Handschuhe, wenn er dort auftritt und wie er sich dort verhält, da ist sicher auch Witz mit drin. Und trotzdem ist wir sympathisieren nie mit ihm und wir lächeln nicht mit ihm. Und wir lachen auch nicht über ihn im Sinne von, was ist denn das für ein Idiot? Sondern er ist die ganze Zeit eigentlich furchteinflößend, erschreckend, weil er eben, ja, er ist wirklich ein armes Würstchen, insofern, dass er halt sehr, sehr unglücklich natürlich ist, aber er ist an seinem Leid natürlich immer wieder selber schuld. Er trinkt und kann überhaupt nicht normale, ja, soziale Kontakte wahrnehmen, sondern geht ganz brutal und unwirsch mit Frauen auch um, selbst mit denen, die er eben nicht tötet, ist er einfach ein ganz widerlich schlechter Mensch. Und eben, aber dieser schmale Grat zwischen, er ist ein Monster, aber er ist nicht eben monströs die ganze Zeit, sondern das ist trotzdem ein Mensch, auch wenn es ein ganz schrecklicher Mensch war. Das ist wirklich schwer, glaube ich, das rüberzubringen und das bringt Jonas Hassler großartig rüber. Und es hat da sicher auch geholfen, jemanden zu nehmen, dessen Gesicht noch nicht so bekannt ist, obwohl man unter der Maske wahrscheinlich eh niemanden wirklich erkannt hätte. Aber ja, auf jeden Fall große, große Stärke und auch die anderen Schauspieler natürlich, die auch die weniger bekannten. Es spielt auch, ich habe den Namen leider jetzt gerade vergessen, es spielt auch Erika aus Stromberg mit, die ja auch schon in Stromberg ist, generell eine furchtlose Schauspielerin, gerade weil sie ja nicht vielleicht dem gesellschaftlichen Schönheitsstandard entspricht und da auch in Stromberg nie ein Problem mit hatte, sich, sagen wir mal, unvorteilhaft zu zeigen. Ich meine, das müssen viele Schauspieler, dürfen damit kein Problem haben, die ja ein bisschen heftigere Rollen spielen, aber in dem Film ist es schon wirklich richtig brutal, also sie spielt eine dieser Opfer und wie er mit ihr umgeht und wie die mit blutig geschlagener Nase am nächsten Morgen da sitzt und noch lebt und halb nackt ist und wirklich alles ist schmuddelig und sie ist dreckig und verdroschen und das ist schon was, also da muss man, glaube ich, also ich, aus solchen Aspekten könnte ich nicht Schauspieler sein, weil das, da muss man schon sich gut vom Stoff distanzieren können entweder oder man muss sich wirklich gar nicht über sein Äußeres definieren, weil sie halt eben sich da scheinbar gar keinen Stress macht und sicher ein Haufen Leute sagen würden, nee, Entschuldigung, das ist so zeigt man sich doch nicht und so, also völlig egal, welches, was für eine Figur man jetzt hätte, das macht man doch nicht, das ist doch unästhetisch, das ist nicht schön und das beweisen alle Schauspieler hier, die, also vor allem die Mordopfer, die ja wirklich, also auch physisches erleiden müssen, also ich weiß eben nicht, wie das lief, dass sie sich, wahrscheinlich haben die Schauspieler untereinander das viel durchgeprobt und geübt, weil mancher sieht schon sehr grob aus, aber ich hoffe doch, dass das ein Dreh war, bei dem sich keiner hinterher wirklich misshandelt gefühlt hat. Glück gesagt, würde mich aber gar nicht wundern, wenn es so wäre, weil es ist schon wirklich extrem realistisch und die Gewalt ist eben, und das ist so ein ganz entscheidender Punkt, warum ich nicht wusste, ob ich den Film besprechen soll und das ist auch, ja, teilweise auch ein Kontrapunkt zu diesem Film, ist die Brutalität, denn sie hat zum Teil, hat sie eine Aussage, auch in der Ausführlichkeit, in der sie gezeigt wird, ist sie zwar verstörend, sie ist unangenehm und verschreckend, aber es gibt Abschnitte, wo ich verstehe, warum man das so ausführlich zeigt, um auch diesen absurden Wechsel in Honkas Gemüt zu zeigen, dass er sich, wenn er möchte, sehr wohl bemühen könnte und sich dann eben zum Beispiel für die Putzfrau, mit der er da am selben Arbeitsplatz arbeitet, für die versucht er, sich zurückzunehmen und nett zu sein und dann fängt er wieder an zu trinken und das bringt bei ihm definitiv nicht die besten Angewohnheiten zum Vorschein. Und eben, wie brutal das dann ist. Das ist wirklich, also ich bin schon relativ hart gesotten. Ich habe schon viele Filme gesehen, die brutal sind. Man ist auch an manchen Sachen sicher schon ein bisschen abgeklärt. Also gerade wenn es so überhöhte Gewalt ist, wie bei Tarantino zum Beispiel, also das ist für mich dann nicht mehr irgendwie, ja, also das schockt mich jetzt nicht mehr so, muss ich einfach ehrlich sagen. Da können Köpfe durch die Gegend fliegen, Gliedmaßen, was auch immer. Das ist auch so überhöht dargestellt, dass es jetzt nicht wirklich schockierend brutal ist. Es ist immer noch brutal und man nimmt es auch als Gewalt wahr, aber es löst jetzt nicht ein Unbehagen in mir aus, sage ich ganz ehrlich. Und das hat der Film auf jeden Fall gemacht, jetzt hier, der Goldene Handschuh. Vielleicht ist es auch überhöht oder übertrieben gesprochen, weil ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die den Film gar nicht so extrem scheinbar fanden von der Brutalität her. Für mich war der instant in der Top 5 der Filme, die ich am brutalsten fand und am schwersten auch fand zu gucken an manchen Stellen. Also es gab wirklich Stellen, wo ich selber nicht mehr Lust hatte hinzusehen, wo ich gesagt habe, okay, es reicht jetzt auch, es ist jetzt klar, was hier passiert. Warum hält man hier weiter drauf? Wieso gibt es hier noch 10 Sekunden mehr? Das ist schon richtig unangenehm. Ich habe dann jetzt, weil ich den Film zweites Mal gesehen habe, gemerkt, auch was bei dem Film das so perfide macht und so brutal wirken lässt, ist vor allem der Sound. Denn es gibt schon genug Dinge, also wir sehen genug Gewalt, so ist es nicht. Aber viele Dinge sehen wir gar nicht wirklich, sondern, also, oder wir sehen sie aus einem Blickwinkel, wo wir die Gewalt nicht, also nicht nicht sehen können, was sie wirklich angerichtet, die Gewalt, die Honka ausübt, wenn er auf das Gesicht einer Frau immer wieder einschlägt, wir das Gesicht aber zum Beispiel nicht sehen. Also wir sehen ja nicht, wie stark er sie verletzt. Wir sehen nur seine Schläge, seine Fäuste, wie er ausholt, und wir hören immer das Geräusch, wenn seine Fäuste ihr Gesicht treffen. Und das ist extrem verstörend, richtig unangenehm, für mich zumindest gewesen. Das macht viel aus. Die Soundmischung in diesem Film ist dementsprechend eben schon sehr, sehr gut. Es ist unglaublich, was man hier rüberbringt, wie man das lebendig macht, diese Sachen. Aber es ist halt, ich sage gut, aber es ist halt unfassbar unangenehm und eben manchmal auch zu viel des Guten. Also das muss manchmal auch nicht sein. Gerade weil, also die Sache ist auch, die Honka hat nicht irgendwie eine komplexe Methodik, wie er diese Frauen umbringt. Der Tathergang ist in gewisser Weise teilweise schon ähnlich. Also ja, er schlägt sie im Grunde tot oder er erwürgt sie. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, okay, das muss ich 4-mal am Stück zeigen und ich muss das nicht in voller Länge zeigen, weil das ist ja dann irgendwie klar. Also manchmal ist es effektiver, nicht so viel zu zeigen, und durch das bisschen, was ich gesehen habe, spielt sich viel mehr in meinem Kopf ab, was ja dann dieselbe grauenvolle Wirkung entfaltet. Und der Film entscheidet sich aber manchmal dafür, nee, wir inszenieren das jetzt komplett durch und wir zeigen das in voller Länge. Das ist dann technisch gut gemacht, weil es eben verstörend ist, wie echt es aussieht. Aber es ist auch unnötig manchmal. Und manchmal hat es schon so ein bisschen den Ansatz von Gore. Also manchmal ist es, wo man sich schon fragt, okay, habt ihr es jetzt nur gemacht, weil ihr es tricktechnisch konntet? Oder hat das hier noch eine Aussage? Hat es noch eine Aussage, wenn ich eine Frau sehe und deren Kopf wird, ich weiß nicht, 6-7 Mal mit voller Kraft auf den Tisch geschlagen, bis Blut spritzt? So, muss ich das in voller Länge sehen? Oder hätte es gereicht, nach dem zweiten Schlag auf den Tisch zu cutten und uns ist klar, was passiert? Und dann gibt es einen Cut und dann sehen wir meinetwegen wieder die eingepackten blutigen Leichenbeutel, die er bündelt und irgendwo in seinem Dachverschlägen verscharrt. Das hätte ja genauso gereicht. Mir ist doch trotzdem klar, wie brutal es ist. Mir ist doch trotzdem klar, was passiert ist. Wie wichtig ist da die Ausführlichkeit der Brutalität? Eben manchmal macht es Sinn. Es gibt Filme, die brauchen diese Ausführlichkeit, auch wenn es dann hart zu sehen ist. Und an Stellen würde ich sagen, braucht es dieser Film auch. Weil zumindest das ist sein zentraler Inhalt dieses Films, ist eben darzustellen, wie diese Taten genau abgelaufen sind und was sich da kurz vorher und kurz danach abgespielt hat. Dieser Film versucht eben nicht ein komplexes, komplettes Porträt von Fritz Honka da rüberzubringen. Also wir lernen jetzt nicht alles über Fritz Honka kennen, wir wissen wenig über seine Vergangenheit, bis gar nichts. Im Buch wird da mehr drauf eingegangen, auch da wird es nur erzählt, wir sehen es nicht wirklich, weil das Buch eben genauso auch nur in diesem kurzen Zeitabschnitt spielt, aber wir erfahren eben trotzdem grundsätzliche Dinge, wie dass Fritz Honkas Vater damals im KZ war, dass auch er dann dementsprechend in eine Art Jugend-KZ kam, also für Kinder von KZ-Angehörigen, für Angehörige von KZ-Insassen, da kam er als Kind rein. Dementsprechend schwierige Kindheit. Damit will ich nicht sagen, hey, versuch doch den Menschen mehr zu rechtfertigen und sein Verhalten. Aber generell bleibt Fritz Honka halt leider an vielen Stellen relativ oberflächlich, und das trotz dieser wirklich großartigen schauspielerischen Leistung. Trotzdem versucht der Film nicht irgendwas begreiflich zu machen. Also es gibt auch nicht wirklich eine Lehre aus dem Film. Also es gibt Filme, die eine ähnliche Thematik haben, die irgendwie am Ende zumindest irgendwas aussagen, ob es jetzt was über die Gesellschaft ist. Eben, man hätte auch an dem Film, hätte man vielleicht mehr darauf eingehen können, wie dieses Milieu, in dem auch Fritz Honka lebt und in dem seine Opfer gelebt haben, wie die Menschen dort eben nicht beachtet werden oder keine Beachtung finden. Und eben es der Gesellschaft nicht mal auffällt, die, wenn die verloren gehen oder wenn die verschwinden. Und das ist ja ein interessanter Punkt. Das ist ja ganz tragisch und schlimm auch. Und das passiert genauso in Deutschland wie sonst wo, dass eben manche Menschen so unwichtig für die Gesellschaft geworden sind, dass niemand merkt, wenn sie brutal ermordet werden und zerstückelt irgendwo gefunden werden, wird da auch nicht lange weitergesucht nach den Tätern oder so. Und das alles wären moralische Sachen gewesen oder auch Standpunkte oder Ausblicke, die dieser Film hätte bringen können, machen können, es aber nicht tut. Und das ist ein bisschen schade. Der Film entscheidet sich für ein sehr kleines Zeitfenster, was effektiv sein kann, weil dieses Zeitfenster natürlich umso detailreicher erzählt werden kann. Und das tut der Film auch. Aber eben, mir fehlt ein bisschen die Daseinsberechtigung, fehlt mir dann doch an manchen Stellen. Und ja, diese aussichtslose Welt der Figuren, wie ich eben gesagt habe, es wird halt eben nur zum Teil wirklich unangenehme Realität. Also wir bekommen andere Personen auch nur innerhalb des goldenen Handschuhs mit, im Grunde noch ein bisschen den Bruder von Fritz Honka. Aber eben, wir bekommen keine lebendigen Persönlichkeiten vorgestellt, sondern das sind alles ja ein bisschen Karikaturen oder ja, nur so sehr runtergekochte, konzentrierte Fassungen von ja, bestimmten Leuten aus diesem Milieu. Und da hätte ich mir etwas mehr Ausführlichkeit gewünscht. Das Buch, rein aufgrund dessen, dass es ein Buch ist und mehr Zeit haben kann, ist da einfach ein bisschen ausführlicher, auch ein bisschen interessanter an der Stelle. Die Milieustudie, die man sich vielleicht erhoffen würde, dass man die hier bekommt und ein bisschen darüber lernt, wie eben auch dieser goldene Handschuh ist und wie die Leute da drauf sind, das sind eher so die Punchline-Momente, das sind so ein bisschen die Jokey-Einlagen, die dieser Film trotzdem hat. Und hier wird nicht versucht, wirklich rüberzubringen, in was für eine Gesellschaft leben hier viele Menschen, in was für eine Parallelgesellschaft zu dem, was die meisten ja eben ihren Alltag nennen würden. Und ja, das wird ein bisschen vernachlässigt. Also unterm Strich weiß ich eben nicht, soll ich diesen Film empfehlen, soll ich ihn nicht empfehlen? Also aus einer technischen, filmtechnischen Sicht heraus ja, weil er ist wirklich gut gemacht. Schauspielerisch großartig, also Jonas Dassler wirklich, wirklich gut. Ich bin gespannt, was der noch so macht. Wirklich stark auf der Stelle, an der Stelle. Auch diese morbide Sache eben auch im Abspann mit diesem Schlagersong und so. Es hat eine ganz starke Ästhetik. Es ist wirklich komplett durchgestylt und da ist nichts willkürlich oder da hat auch keiner geschlampert. Also das merkt man. Das ist wirklich ein Film, der mit sehr viel, ja, Liebe zum Detail, auch wenn es absurd klingt, gemacht wurde. Und aus dem Grund heraus wollte ich auch einen Podcast drüber machen und aus dem Grund finde ich den Film auch sehenswert. Und habe es jetzt auch nicht bereut, ihn gesehen zu haben. Aber eben die Brutalität ist wirklich nichts für schwache Nerven. Ich würde sagen, auf keinen Fall reingehen, wenn man da ein bisschen zart beseitet ist. Auch wenn man es nicht ist. Also ich bin nicht zart beseitet und es gab Stellen, wo ich gesagt habe, nee, Entschuldigung, das ist mir jetzt gerade echt zu viel. Und ich habe es dann gerade so durchgestanden. Aber also ich habe mich auch gewundert, dass niemand das Kino verlässt. Also vielleicht bin ich auch da irgendwie weich geworden, ich weiß es nicht. Aber es gibt einfach Gewalt, die muss nicht sein. Und vor allem in dem Film. Was halt auch noch dazu kommt, es ist ja ein reiner Frauenmörder und er bringt eben nur Frauen um. Und er bringt auch nicht Frauen um, die ja in der Blüte ihres Lebens sind oder die einfach zumindest am Leben hängen, die sich wehren, die versuchen, irgendwas zu machen. Die meisten davon wehren sich gar nicht und lassen das alles über sich ergehen. Und das ist unglaublich deprimierend und ja, schockierend auch für mich gewesen. Und vielleicht greift es da für mich persönlich ja einfach was an, vielleicht finde ich das auch schlimmer als andere. Aber eben, wenn da so eine, keine Ahnung, 50, 55-jährige Frau totgeprügelt wird und er sie dann doch leben lässt und sie kommt zurück zu ihm, weil sie nichts anderes hat, wo sie hingehen kann. Sorry, das ist für mich einfach immer wieder ein Schlag in die Magengrube. Und das ist schon ziemlich hart, das zu sehen. Und eben vor allem dann, wie explizit die Gewalt ist. Das ist schon, es müsste nicht sein. Aber ja gut, also unter dem Strich, für sehr hartgesottene Leute, die sich mit der Thematik auch nicht auskennen, können sich gerne den Film anschauen. Ansonsten möchte ich das Buch empfehlen. Der Goldene Handschuh von Heinz Strunk ist sehr anstrengend geschrieben, sehr schwierig. Aber mit anstrengend meine ich nicht die Gewalt, weil ich zumindest in meiner Erinnerung, ich habe es jetzt auch 2 Jahre nicht gelesen, die Gewalt wird schon auch beschrieben. Es wird schon auch gesagt, keine Ahnung, dass Fritz Honka eine Säge nimmt und jetzt irgendwie die Leiche da zersägt. Aber wir haben halt nicht diese Ausführlichkeit. Also es wird dann nicht 12 Sätze lang beschrieben, wie schwer er sich tut mit dem Zersägen. Zumindest habe ich das nicht mehr so in Erinnerung. Und der Film macht das halt wirklich sehr ausführlich. Also da dauert halt auch mal so eine Sequenz 4-5 Minuten und dann kommen diese, ja, großartig abgemischten Sounds kommen dann rein, die aber umso schlimmer sind, weil sie so gut und realistisch gemacht sind. Und das muss man schon mögen. Das ist kein entspannter Filmabend, das ist nichts Lockeres, nichts Leichtes. Also das muss man bewusst wollen und ja, dementsprechend sich darauf vorbereiten. Ja, das in aller Kürze vom Toffer Podcast. Bis zum nächsten Mal.